kam auf den Heumarkt. Es war ihm unangenehm, sehr unangenehm sogar, sich durch die Leute zu drängen. Aber er ging jetzt gerade dorthin, wo die meisten Menschen waren. Er hätte alles in der Welt dafür gegeben, um allein zu sein. Aber er fühlte selbst, dass er keinen einzigen Augenblick allein bleiben konnte. In dem Gedränge trieb ein Betrunkener seinen Unfug. Er wollte unbedingt tanzen, kippte aber immer wieder nach der einen Seite um. Man hatte ihn umringt. Raskolnikow drängte sich durch die Menge, blickte einige Augenblicke den Betrunkenen an und lachte plötzlich kurz auf. Nach einer Minute hatte er ihn schon vergessen, sah ihn überhaupt nicht mehr, obwohl er ihn noch anblickte. Er ging schließlich zurück, ohne zu wissen, wo er sich befand. Als er aber bis zur Mitte des Platzes gekommen war, vollzog sich in ihm plötzlich eine Veränderung. Ein Gefühl bemächtigte sich seiner mit einem Mal, nahm ihn vollständig gefangen, sowohl den Körper wie den Geist. Er erinnerte sich plötzlich an Sonjas Worte. »Geh auf einen Kreuzweg, verneige dich vor der ganzen Welt, küsse die Erde, die du entweiht hast, und sage laut vor allen Menschen, ich habe getötet.« Er erzitterte am ganzen Körper, als ihm das einfiel. So stark aber waren schon der hoffnungslose Schmerz und die Unruhe der ganzen Zeit, besonders der letzten Stunden, dass er sich der Möglichkeit dieses ungebrochenen, neuen, vollen Gefühls rückhaltlos überließ. Wie ein Anfall war es plötzlich über ihn gekommen. Es entzündete sich durch einen Funken in seiner Seele und plötzlich erfasste es ihn wie ein Feuer ganz und gar. Alles in ihm wurde mit einem Schlag weich und Tränen stürzten hervor. Da, wo er stand, stürzte er zu Boden. Er kniete mitten auf dem Platz nieder, verneigte sich bis zur Erde und küsste diese schmutzige Erde, küsste sie mit Inbrunst und voll Glück. Er richtete sich auf und verneigte sich zum zweiten Mal. »Sieh, wie der sich vollgesoffen hat«, bemerkte ein Bursche in seiner Nähe. Man hörte Lachen. »Er pilgert sicher nach Jerusalem, Brüder, nimmt Abschied von seinen Kindern, seiner Heimat, verneigt sich vor der ganzen Welt und küsst die Residenz St. Petersburg und ihren Boden«, schwadronierte ein halbbetrunkener Kleinbürger. »Ist noch ein junger Bursche«, bemerkte ein Dritter. »Einer von den Adeligen«, sagte jemand mit gesetzter Stimme. »Heutzutage ist es nicht mehr zu unterscheiden, wer von Adel ist und wer nicht.« Alle diese Zurufe und Bemerkungen hielten Raskolnikow zurück. Und die Worte »Ich habe getötet«, die vielleicht schon auf seiner Zunge lagen, erstarben in ihm. Die Zurufe aber nahm er in Ruhe hin und ging, ohne sich umzusehen, geradeaus durch die nächste Gasse zum Polizeibüro.